B3. In unserem Deutschkurs gibt es viele Berufe. Ein Arzt, ein Lehrer und sogar ein Professor für Informatik. Karim ist Bauer und auch Mirtja hat zu Hause einen Hof. Wir haben eine Erzieherin, eine Studentin und eine Friseurin. Ivan ist Kellner und Kevin ist Koch.